wir glauben, dass Sie etwas gesehen haben. Vor wem haben Sie solche Angst, Senor? Wir können Ihnen helfen. Wenn ihr ihm helfen wollt, sucht nicht nach der Statue. Es ist besser, wenn sie für immer verschwunden bleibt. Was? Warum das denn? Weil sie böse ist. Ich sollte so etwas nicht sagen. Schließlich ist sie die Madre de Dios, aber diese Statue ist böse. Sie ist zornig, weil sie gestohlen wurde. Und sie hat José vergiftet und ihm nur Unglück gebracht. Ich glaube, dass sie ihn töten wird. Und jeden, der sie unrechtmäßig berührt. Und auch euch wird es übel ergehen, wenn ihr sie sucht. Was tun wir jetzt? Fahren wir in die Zentrale? Nein, wir sollten entweder diese Künstlerin Mrs. Manning besuchen oder Mr. Pentecost. Mir ist nämlich noch einiges nicht ganz klar. Da bist du nicht der Einzige. Also, am nächsten wäre das Transportunternehmen Great Deliverance. Es befindet sich nämlich genau zwischen Los Angeles und Carino Beach. Super! Kollegen? Ja, was ist los? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir werden verfolgt. Verfolgt? Tatsächlich. Ein dunkelgrüner Ford Escort. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das ein Zufall ist. Kannst du versuchen, ihn abzuhängen, Bob? Mit dem Käfer? Machst du nur Witze? Schon gut. Den einen Typen kenne ich. Das ist einer der Clowns. Dann ist das vielleicht auch unser anonymer Anrufer. Peter, kannst du das Nummernschild erkennen? Sie haben keins. Aber sie haben eine Pistole, runter! Die haben mir den Reifen zerschossen! Seid ihr in Ordnung, Kollegen? Ja, sicher. Ich bin okay. Mann! Der Reifen ist völlig zerfetzt! Sie wollen uns drohen, nicht verletzen. Sonst hätte der Kerl einfach höher gezielt. Was machen wir denn jetzt? Ich fall aus, sorry, aber ich muss den Wagen abschleppen lassen und den Reifen reparieren. Der Ersatzreifen ist nämlich schon länger kaputt. Und wir? Gehen surfen? Wir fahren mit dem Bus weiter. Das Firmengelände der Great Deliverance war eine protzige Villa mit Vorgarten und einem von Säulen gesäumten Baldachin über dem Eingang. Eine 2 Meter hohe Mauer mit Stacheldraht umzäunte das Gelände. Oh, kuschelig. Möbeltransport scheint ein einträgliches Geschäft zu sein. Dabei ist die Firma ganz jung. Roger Pentecost hat sie erst vor 9 Jahren gegründet. Justus Jonas und Peter Shaw. Mr. Pentecost, wir würden gerne mit Ihnen über José Santander reden. Ja, richtig. Augenblick. Mann, der Raum ist ja voller Statuen. Ja, ich bin ein Sammler. Gefallen sie euch? Sie stehen zu dicht beieinander. Das ist richtig. Aber dann müsste ich sie im ganzen Haus verteilen und hätte sie nicht mehr alle um mich herum. Exakt 104 sind es. Boah. Aber nun zu eurem Besuch. Wer seid ihr? Ich bin Justus Jonas und das ist mein Kollege Peter Shaw. Wir sind Detektive. Hier ist unsere Karte. Detektive? Seid ihr nicht ein wenig zu jung dafür? Nein, Sir. Wir haben schon einige Fälle gelöst, die der Polizei Schwierigkeiten bereiteten. Dann erzählt mal, warum ihr gekommen seid. Wir möchten Sie nach einem ehemaligen Mitarbeiter fragen. José Santander. Er war doch Fahrer bei Ihnen, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ich musste ihn leider entlassen, weil die Auftragslage zu schlecht war. Die Polizei erzählte uns, dass Sie sagten, Sie würden José wieder einstellen, wenn es ihm besser geht. Stimmt, das habe ich angeboten. Ihr scheint ja gute Kontakte zur Polizei zu haben. Und ich glaube, ich habe schon mal von euch gehört. Habt ihr nicht mal in der Zeitung gestanden? Ja, zuletzt am Sonntag in der Carino Daily Post. Dort wurden wir von einem ihrer Mitarbeiter verleumdet, in Josés Wohnung eingebrochen zu sein. Wie ärgerlich. Stimmt es denn nicht? Nein, ihr Mitarbeiter B.S. hat uns verleumdet. Wie ist übrigens sein voller Name? Es tut mir sehr leid, mir sind nicht alle freien Mitarbeiter der Carino Daily Post bekannt. Ich verstehe. Wir haben außerdem erfahren, dass Sie auch ein großzügiger Spender des Arts and Crafts Museums sind. Sie haben die Repliken bezahlt. Richtig. Ich bin großer Kunstliebhaber. Und es missfiel mir, dass die Öffentlichkeit auf den Genuss dieser Kunstwerke nun verzichten sollte. Und wie wird so eine Replik hergestellt? Da bin ich leider überfragt. Mr. Pentecost? Hier ist Smith. Sheffers hat die Lieferung abgeholt. Ich fahre heute Abend raus. Ich bin in der Dunkelkammer, Freunde. Bitte nicht reinkommen. Justus? Och, Just, pass doch auf. Du verdiebst mir die ganzen Aufnahmen. Keine Bewegung. Sheffers, nicht Jeff. Wie bitte? Nichts. Mr. Pentecost, wir müssen jetzt gehen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Werden Sie José besuchen? Das habe ich schon. Leider ist er noch immer sehr krank. Was hat er denn? Probleme mit Magen und Leber. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Schade, dass ihr schon gehen wollt. Ich lass mich von dir nicht für blöd verkaufen. Na, ich heiße Bob. Und jetzt steck endlich das Messer weg und binde mich los. Ich hab dir schon zigmal gesagt, dass wir dir helfen wollten. Wir müssen Bob befreien. Und ich sage, dass ich eure Hilfe nicht brauche. Ja, nimm die Eisenstange. Ihr habt mich nur noch mehr in Schwierigkeiten gebracht. Zum letzten Mal. Los! Die Madonna. So, und jetzt lässt du das Messer fallen. Bob, alles in Ordnung? Na sicher doch. Darf ich vorstellen? José Santander. Wie bitte? José, was soll denn der Quatsch? Spinnst du? Was fällt euch ein, euch in meine Angelegenheit reinzumischen? Du hast mich gebeten, die Madonna in Sicherheit zu bringen, damit die Clowns sie nicht in die Hände kriegen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Als wir in die Wohnung kamen, war sie weg und alles war verwüstet. Und was hattet ihr mit der Statue vor? So etwas stellt man sich nicht einfach in die Wohnung. Mr. Pentecost schon. Den haben wir nämlich heute Nachmittag besucht. Pentecost? Hör zu. Mit Pentecost legt ihr euch besser nicht an. Ab sofort haltet ihr euch raus, klar? Hast du die Madonna geklaut? Sein ganzes Arbeitszimmer steht voller Statuen. War sie eine davon? Nein, sie lag auf dem Speicher. Ich dachte, sie sei wertlos. War sie wohl nicht. Und sie hat mich krank gemacht. Ich wollte, dass er sie ihm zurückgibt. Mehr nicht. Bis dann. Und damit ist dieser Fall beendet. Was ist eigentlich mit den Fotos im Entwickler, Bob? Die sind ziemlich schwarz. Na toll. Ich war gerade dabei, meine Fotos vom Festival zu entwickeln, als dieser Komiker hier hereinkam und sein Messer rumfuchtelte. Na, ein paar Aufnahmen waren fertig, aber... Oh Mann, der Rest ist hinüber. War etwas Wichtiges drauf? Keine Ahnung, ich habe sie mir noch nicht angesehen. Mal sehen. Da, Pentecost! Du hast Pentecost erwischt! Was? Pentecost? Wo? Hier, der kleine Dicke hinter dem Stand. Er redet mit einem Händler. Und ich weiß auch, wer der Händler ist. Das ist der Beifahrer aus dem Auto hinter uns. Der mit der Pistole. Bist du ganz sicher? Absolut. Oh, sehr gut. Ein Transporthändler, Sammler und Kunstförderer schickt 4 Männer los, um einen Dieb zu zwingen, ihm etwas zurückzugeben. Was schließen wir daraus? dass ihm die Madonna sehr wichtig ist? Genau. Nehmen wir einmal an, es ist wirklich die Statue aus dem Museum. Dann könnte man Pentecost eine Beteiligung an den Diebstählen nachweisen. Na, es ist aber nicht die Statue. Die ist nämlich schwarz und nicht bunt, ja? Ja, inzwischen ist mir das auch aufgefallen. Aber es muss einen Beweis für meine Theorie geben. Ich möchte zu gerne wissen, was Pentecost in seinem Arbeitszimmer versteckt. Vielleicht bringt uns das weiter. Just, José hat uns verboten, uns nochmal in seine Angelegenheiten einzumischen. Wahrscheinlich hat er unseretwegen noch mehr Ärger bekommen. Wir sollten uns raushalten. Außerdem wartet er doch nur darauf, dass wir kommen. Glaube ich nicht. Ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass José uns nur loswerden will, weil er Angst vor Pentecost hat? Es ist jetzt 9:30. Am besten seid ihr um 2:00 hier. Bring die Dietriche mit Peter. Sag mal, hörst du uns überhaupt zu? Natürlich. Bis nachher. Oh nein, diese Tour zieht nicht mehr, Justus Jonas. Vielleicht hast du schon vergessen, welchen Ärger wir wegen der Laguna Street hatten. Ich nicht. Wir können nicht andauernd in irgendwelche Häuser einsteigen. Dann willst du José also hängen lassen? Er will nicht, dass wir ihm helfen. Ein Grund mehr für uns herauszufinden, was da wirklich los ist. Nein, ohne mich, Justus. Brich du ein, wo du willst. Mir geht das zu weit. Wenn wir unsere Ermittlungen nicht legal durchführen können, ja, dann sollten wir unsere Detektivarbeit mal gründlich überdenken. Oder zumindest du solltest das tun. Ich breche nämlich nirgendwo ein. Gute Nacht. Bis morgen. Kommst du, Peter? Ja, Nacht, Justus. Schön, dann gehe ich eben allein. Mach, was du willst. Tschüss. Mitten in der Nacht schreckte Bob aus dem Schlaf hoch. Irgendein Geräusch hatte ihn geweckt. Jemand warf Steine gegen sein Fenster. Was ist das denn? Justus? Bist du das? Das kann doch nicht wahr sein. Also hör mal, wenn du glaubst... Ach was, doch nicht Justus. Peter? Was ist los? Wo ist Justus? Wie spät ist es? 2:30. Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich bin zur Zentrale gefahren. Justus weg und hat alles mitgenommen. Dietriche, Taschenlampe und so weiter. Er ist tatsächlich zu Pentecost gefahren. Oh, verdammt. Ich dachte, er kommt zur Vernunft, wenn wir nicht mitmachen. Offenbar nicht. Aber ohne uns ist er aufgeschmissen. Wir können ihn nicht im Stich lassen. Mit einem Taxi war Justus zu Great Deliverance gefahren. Die Mauer war viel zu hoch, um darüber zu klettern. Da hörte er plötzlich Schritte. Auf dem Grundstück der Transportfirma sprang ein Motor an und ein Wagen rollte auf das Tor zu. Jetzt oder nie. Justus sprintete los, bevor das Tor sich wieder schließen konnte. Eins der ebenerdigen Fenster war nur angelehnt. Rasch stieß er es auf und kletterte hinein. Das Arbeitszimmer. Justus huschte zum Schreibtisch und schaute sich die Unterlagen an, die dort aufgestapelt waren. Und ein Ordner, auf dem CDP stand. Carino Daily Post. Da, der Artikel, den BS über uns geschrieben hat. Und ein Kommentar. Ich habe mich nach den drei Jungen erkundigt. Sie haben einen guten Ruf bei der Polizei, weil sie schon öfter eigenmächtig kleinere Straftaten aufgeklärt haben. Ich habe einen Artikel geschrieben und sie mit dem Einbruch in Verbindung gebracht. Dann kommen sie uns vielleicht nicht mehr in die Quere. Ansonsten sollte man über härtere Maßnahmen denken. Steve Bright. Steve Bright? S.B.? B.S. Als wird bei dem Artikel der Familienname zuerst genannt. Steve Bright heißt auch einer der Angestellten des Arts and Crafts Museums. Aufgeregt blätterte er weiter. Da war eine seltsame Anordnung von Zahlen, Strichen und Buchstaben. Es handelte sich um eine chemische Formel. Das war es. Der Zusammenhang. Die Lösung. Das, wonach er die ganze Zeit gesucht hatte. Auf frischer Tat ertappt. Das ist ein tolles Bild geworden, Mr. Pentecost. Die Post wird sich darüber freuen. Sehr gut, Smith. Ich bin enttäuscht, Justus Jonas. Ich hätte nicht gedacht, dass du so dumm sein würdest, in meine Falle zu tappen. Es gibt entschieden zu viele jugendliche Kriminelle in dieser Stadt. Die Polizei wird sich freuen, dass ich einen von ihnen dingfest gemacht habe. Ach ja, rufen Sie die Polizei an. Es wird Inspektor Cotter sicher interessieren, was ich hier gefunden habe. Ach ja, dann zeig mir doch mal den Hausdurchsuchungsbefehl, der dir die Genehmigung gibt, in meinem Haus herumzuschnüffeln. Ich habe keinen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie wirklich die Polizei rufen. Sie haben doch selbst am meisten zu fürchten. Tatsächlich. Und was zum Beispiel? Zum Beispiel die schwarze Madonna. Interessant. Soweit ich weiß, ist die Madonna die Mutter Gottes. Sie bedroht die Menschen nicht. Sie beschützt uns. Sie werden die Polizei nicht rufen. Wir wissen, dass Sie diese Clowns beauftragt haben, José einzuschüchtern, damit er Ihnen die Statue zurückgibt. Ach ja? Wie ärgerlich. Ist das alles? Ja, leider. Aber ich hätte sicher einige Beweise gegen Sie gefunden. Und ich gehe jetzt. Das mit dem Foto ist ein Bluff. Sie können es gar nicht riskieren, die Polizei zu rufen oder irgendetwas in die Zeitung zu... Mein lieber Einbrecher, du gehst nirgendwo hin. Du und ich, wir warten hier in aller Ruhe, bis die Polizei kommt. Darf ich mich setzen? Von mir aus. Smith, durchsuchen Sie mal seine Tasche. Vielleicht hatte er schon die ein oder andere Kristallvase mitgehen lassen. Das habe ich nicht. Sie wissen ganz genau, dass ich kein Dieb bin. Natürlich, aber die Polizei weiß es nicht. Hey, stehen bleiben oder ich schieße! Jus, sag mal was... Weg hier! Wo ist Peter? Im Auto! Komm! Was? Steigt ein! Um 6:30 wurde Justus verhaftet. Um 8:30 stand der Artikel mit Foto in sämtlichen Zeitungen. Um 3:00 bezahlten Tante Mathilda und Onkel Titus die Kaution und holten Justus aus dem Polizeirevier ab. Erst als sie im Wohnhaus waren, meldete sich Tante Mathilda zu Wort. Beim nächsten Schrotttransport fliegt dieser alte Wohnwagen raus. Mit dem Detektivspiel ist Schluss. Ein für alle Mal. Hast du mich verstanden? Aber Tante Mathilda... Ich sagte, hast du mich verstanden, Justus? Ja, Tante. Onkel Titus, sag doch was. Ich bin enttäuscht. Justus schlich in die Zentrale. Wie viele Fälle hatten hier ihren Anfang genommen? Wie oft hatten sie hier gesessen und Pläne geschmiedet? Und das sollte jetzt vorbei sein? Da fiel sein Blick auf die blinkende Lampe des Anrufbeantworters. Wir haben eine neue Nachricht. Ich bin's, José Santander. Bin untergetaucht. Ruf mich zurück. 323-357-5523. Bin sonst aufgeschmissen. 323? Das ist die Vorwahl von Hollywood. Gar nicht so weit weg. Nein, der Fall ist vorbei. Nachricht gelöscht. Justus verbrachte den Donnerstagvormittag damit, die Dunkelkammer auszuräumen. Gerade goss er die chemischen Flüssigkeiten in die Eimer zur Entsorgung, als Onkel Titus nach ihm rief. Justus, Besuch für dich. Justus, dies ist Senora González. Danke, Onkel Titus. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Frage ist, wie ich dir helfen kann. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du verhaftet worden bist. Habt ihr die Statue gefunden? Nein. Und ich muss Ihnen leider sagen, dass ich nicht weiter ermitteln werde. José hat uns angerufen, weil ihr auf seinen Anruf nicht reagiert. Ich habe ihn sehr gern und weigere mich, vor ein paar Harunkel Angst zu haben, die sich darauf verlassen, dass man sie vor Angst nicht verrät. Ich sagte Ihnen doch, dass ich nicht weiter ermitteln werde. Tut mir leid. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Auf Wiedersehen. Justus, es gibt Essen. Geh in die Küche. Kann ich Ihnen behilflich sein, Madame? Mrs. Jonas, ja? Ich bin Fernanda González. Ich möchte Ihnen zu diesem gut erzogenen Jungen gratulieren. Sicher haben Sie gehört, wie selbstlos er sich für unsere Nachbarn eingesetzt hat. Danke. Ich bin in der Küche. Nach 10 Minuten kam Tante Mathilda in die Küche. Sie blieb in der Tür stehen und musterte ihren Neffen, als sähe sie ihn plötzlich in einem ganz anderen Licht. Das ist wirklich eine sehr nette Frau. Sie hat mir ein paar Dinge erklärt. Ich muss sagen, dass ich diese Detektivspielerei nach wie vor nicht gutheißen kann. Aber ich gebe zu, dass ihr schon vielen Leuten geholfen habt. Danke, Tante Mathilda. Trotzdem möchte ich dich nie wieder vom Polizeirevier abholen müssen. Nein, Tante Mathilda. Jetzt lass Senora González gefälligst nicht noch länger am Hof warten. Das ist sehr unhöflich. Danke, Tante. Senora González, ich habe keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Darfst du mir also jetzt deine Fragen stellen? Ja, obwohl ich nicht mehr viele habe. Wo ist José? Das wollte er nicht sagen. Er hat zu viel Angst vor Pentecost. Verstehe. Hören Sie, würden Sie sich ein paar Fotos ansehen? Natürlich. Moment, ich habe sie bei mir. Hier. Bitte sehen Sie sie durch und sagen Sie mir, ob Ihnen jemand darauf bekannt vorkommt. Den Mann da kenne ich. Das hier ist Pentecost. Und dieser Mann hat unseren Autoreifen zerstochen. Welchen meinen Sie? Keinen der beiden. Den daneben. Das ist Martin Schäffers. Er war kurz vor den Einbrechern in Josés Wohnung und hat die Madonna mitgenommen. Und weißt du, was seltsam ist? Martin Schäffers ist auch einer der Clowns. Aber dann spielt Schäffers ein doppeltes Spiel. Ich muss sofort mit meinen Kollegen reden. Vielen Dank, Signora. Wenn José sich wieder meldet, sagen Sie ihm bitte, dass der Fall gelöst ist. Hi Just, wohin geht's? Zum Museum. Okay. Sehe ich das richtig? Ist alles wieder in Ordnung? Nicht nur das. Ich habe das Rätsel um die Madonna gelöst. Aha. Was hast du herausgefunden, Just? Alles. Ich weiß, warum Rossis Madonna schwarz ist, warum Pentecost sie wiederhaben will und wie die Diebstähle im Museum begangen wurden. Klingt gut. Übrigens warst du gestern Nacht nicht der einzige Einbrecher. Hier, Just. Sieh mal, was heute in der Zeitung steht. Danke. Wieder rätselhafter Diebstahl im Arts and Crafts Museum. Spanischer Goldhelm verschwand spurlos. Wenn wir jetzt schnell sind, können wir ihnen den Helm vielleicht noch abjagen. Du weißt, wo er ist? Und wo? Etwa im Museum? Ja, aber ich dachte, da wurde alles durchsucht. Nein, nicht alles. Das beste Versteck haben sie übersehen. Weit und breit kein dunkelgrüner Ford. Auch kein Lastwagen, aber diesmal können sie es sich nicht leisten, noch einmal ein ganzes Jahr zu warten, bis sie die Beute abholen. Und das müsste Pentecost auch wissen. Kommt! Wo gehen wir eigentlich hin? Zum Teich. Hin zum Teich? Warum? Weil es ein ganz besonderer Teich ist. Nun sag doch endlich, was du in Pentecosts Büro gefunden hast. Ein paar chemische Formeln. Monochlorbenzol, Trichloethylen und Tritanolamin. Und damit war alles klar. Boah, weißt du, das sind so Augenblicke, in denen ich dich am liebsten in den nächsten Teich werfen würde. Oh, guck mal, zufällig ist hier gerade einer. Hm, Peter, hilf mir mal. Lass das lieber. Wisst ihr, was man aus Monochlorbenzol, Trichloethylen und Tritanolamin herstellt? Blumentöpfe. Nein, Lösungsmittel zur Teerentfernung. Und das da ist kein normaler Teich. Wir befinden uns im Gebiet von La Brea, einer natürlichen Teergrube. Du meinst, die Madonna ist beim Abtransport in die Teergrube gefallen? Nicht ganz. Sie wurde in der Teergrube versteckt. Natürlich konnte man sie nicht einfach hineinwerfen. Also brauchte man einen großen, unauffälligen Behälter. So etwas wie dahin. Ich sehe nur die... Moment mal. Du denkst doch nicht etwa die... Doch, genau das denke ich. Die Mammuts, spinnst du? Wie soll man denn da etwas verstecken? Wart's ab. Kommt euch das Mammut da hinten nicht bekannt vor? Ja, warte mal. Das ist doch das kleine Mammut, das zur Reparatur abgeholt wurde. Richtig. Das ging aber schnell mit der Reparatur. Auch richtig. Ich habe im Museum angerufen und nachgefragt. Am Sonntag wurde es abgeholt und Dienstagabend stand es wieder an seinem Platz. Abgeholt wurde es im Auftrag der Replikatorin Sylvie Manning. Na okay, wir sind beeindruckt. Was hat das mit unserem Fall zu tun? Ich stelle mir das so vor. Der Dieb hat den gestohlenen Gegenstand in einen wasserfesten Sack gesteckt und in den Teich geworfen. Ein anderer hat den Sack dann an einem Seil hier herübergezogen und ihn in dem Mammut versteckt. Als Replikatorin konnte Mrs. Manning leicht eine Figur bauen, die hier nicht auffiel. Hilf mir mal, Peter. Wir brauchen ein Lasso. Hier ist ein Seil. Ja, dafür bin ich gut genug. Soll ich das Vieh ans Ufer ziehen? Ja, bitte. Okay, kein Problem. So, und zack. Ah, guter Wurf, Peter. Jetzt helft mir mal ziehen. Okay. Mann. Eigentlich müsste ich... Ah, hier ist es. Ein Geheimfach. Ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Es konnte nicht anders sein. Als mir klar wurde, dass die schwarze Farbe der Madonna nichts anderes ist als Teer, war der Rest sehr einfach. Vermutlich ist die Umhüllung, in der sie lag, undicht geworden und der Teer zerstörte die Bemalung. Erinnert ihr euch an den chemischen Geruch in Rossés Wohnung? Das war Teer. José hat die giftigen Dämpfe eingeatmet und ist davon krank geworden. Stimmt. Teer ist nämlich äußerst gesundheitsschädlich, wie ihr gleich merken werdet. Die Clowns! Nehmen Sie doch die albernen Masken ab. Ich weiß, wer Sie sind. Brian Smith, Martin Sheffers, Steve Bright und der Mann fürs Grobe, der gerne Löcher in Autoreifen schießt. Große Töne, Dicker. Heb sie dir für später auf. So in 15.000 Jahren, wenn ihr vielleicht gefunden werdet. Los, hol das Paket aus dem Vieh und gib es her. Sie kommen nicht weit. Die Polizei wird jeden Moment hier sein. Kann sein, aber dann ist es für euch zu spät. Der nächste Schuss geht höher, wenn du nicht augenblicklich... Lassen Sie die Waffe fallen. Polizei, Sie sind umstellt. Inspektor Kotter! Los, abhören! Jetzt möchte ich aber endlich wissen, was das Geheimfach birgt. Ein Paket. Moment. Der Goldhelm. Ha. So, geht doch. Und wo war nun die Madonna? Im Schuppen von Mrs. Manning. Wurden Mr. Pentecost und Sybil Manning schon verhaftet? Natürlich, Pentecost war der Auftraggeber, aber Mrs. Manning war der Kopf der Bande. Sie hatte die Idee, ihren Sohn aus erster Ehe, Martin Sheffers, im George D. Page Museum einzuschleusen, denn niemand verdächtigte die Angestellten des Nachbarmuseums. Steve Bright war dafür zuständig, die Kameras und Lampen auszuschalten. Der Mann fürs Grobe heißt Jim Farrell. Er hat die Schätze gestohlen und an Martin weitergegeben. Und Brian Smith hat die Museumstransporte organisiert. Alles klappte reibungslos, bis Martin die Madonnenstatue falsch verpackte. Der Teer ruinierte sie und Pentecost konnte sie für seine Sammlung nicht mehr brauchen. Er brachte es aber nicht übers Herz, sie zu zerstören, sondern lagerte sie auf seinem Speicher. Wo José sie fand. Er glaubte, sie sei nichts mehr wert, fand sie aber schön und nahm sie mit. Aber dann versteckte er sie doch nur unter seinem Bett. Fast 7 Jahre lang. Von den giftigen Teerdämpfen wurde er krank, glaubte aber, es sei ein Fluch, sozusagen als Strafe für den Diebstahl. Den Pentecost erst vor wenigen Monaten bemerkte. Ja, ihm wurde klar, dass José die Madonna mitgenommen hatte und schickte ihm die Clowns auf den Hals. Und Martin Schäffers besuchte José zuvor allein und redete ihm so lange zu, bis José ihm sagte, wo die Madonna war. Er hatte ein Doppelspiel geplant. Er wollte Pentecost erpressen. Nachdem die 4 Ganoven José ins Wasser geworfen hatten, trennte sich Martin von ihnen, brach in Josés Wohnung ein und nahm die Madonna mit. Dabei sah ihn der Nachbar, Tonio González. Schäffers schüchterte ihn ein und verschwand. Später kam er dann mit den anderen Clowns zurück, in Pentecosts Auftrag. Natürlich tat er so, als sei er furchtbar wütend, weil die Madonna verschwunden war. Aber dann ging es José im Krankenhaus so schlecht, dass Schäffers Angst bekam, an einem Mord beteiligt zu sein. Na und er ließ den Plan mit der Erpressung fallen. Da wir gerade von José sprechen, ihr könnt euch noch bei ihm bedanken. Er hat ausgesagt, dass er euch tatsächlich erlaubt hat, die Wohnung zu betreten. Und was deinen Einbruch bei Pentecost angeht, Justus? Ich weiß schon. Ich habe mich falsch verhalten und sie wollen, dass ich ihnen den Ausweis zurückgebe, der mich als freien Mitarbeiter der Polizei von Rocky Beach ausweist. Bitteschön. Es tut mir leid. Das sollte es auch. Diesmal bist du über das Ziel hinausgeschossen, Justus Jonas. Du kannst dich glücklich schätzen, dass Pentecosts Anzeige gegen dich nicht mehr aufrechterhalten wird, nachdem er nun selbst im Gefängnis sitzt. Es gibt keine Anzeige? Nein. Was soll ich also mit diesem Ausweis? Hier, steck ihn ein. Und jetzt raus! Schnell, Bob, da vorne. Ach nein, zu spät. Aber da drüben. Nun mach doch. Ja. Nein, da steht schon einer. Verflixt. Ach, Leute, wenn ich eins hasse, ja, dann ist es eine Parkplatzsuche mit euch. Wir wollen doch nur helfen. Ah, helfen. Da! Jetzt haben wir schon wieder einen verpasst. Allmählich habe ich das Gefühl, dass ganz Kalifornien heute nach Carino Beach will. Und dabei fängt das Festival erst morgen an. Da! Da vorne, schnell! Ja! Ah. Na endlich! So, los, Kollegen. Da hinten ist unser Stand. Onkel Titus hat tatsächlich noch einen Platz auf dem Pier erwischt. Bist du sicher, dass das unser Stand ist? Ja, ich erkenne die Fahne, die da drüber weht. Warte, bis der Wind umschlägt. Tatsächlich. Gebraucht waren Titus Jonas. Oh, ganz schön pfiffig. Da muss ich doch gleich mal ein paar Fotos machen. Eigentlich war es ja meine Idee. Allerdings hatte ich einen Fesselballon vorgeschlagen. Damit wäre unser Name über den ganzen Markt hinweg sichtbar gewesen. Bescheiden wie immer, unser Erster. Guck mal, was ist denn da los? 4 Männer in Clownsmasken. Sie haben den Stand des Mexikaners umgeworfen. Gleich kippt das ganze Zelt ins Meer. Dann heißt er nicht. Oh nein! Der Clown wirft ihn übers Geländer ins Wasser. Die Clowns flüchten. Schnell hin. Ja. Wo ist der Mexikaner? Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Ich hol ihn da raus. Nein! Peter, lass das! Der nur da zwischen den Holzpfeilern. Da war noch eine Bewegung. Da ist er.